Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Michael Fischer. Migration auf Türkisch. Das Thema Migranten in Deutschland ist derzeit in den Schlagzeilen. Thilo Sarrazin hat mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab eine Debatte angestoßen, die sich wie eine Krake in die Köpfe anderer Politiker vorgetastet hat. Einer sagt, Zuwanderung, nein. Ein anderer, Zuwanderung, ja. Dieser sieht Integrationsprobleme bei türkischen Einwanderern. Viele andere reden dagegen. Jener fordert seine Landsleute auf, sich besser zu integrieren und Deutsch zu lernen. Sprache und Integration gehören eng zusammen. Manchmal kreieren unsere ausländischen Mitbürger neue Wörter, wie der Bayern München Trainer Louis van Gaal. Bei ihm wird gefußballt, mit ihm werden Chancen kreiert. Das mit dem gefußballt hat sich nicht durchgesetzt. Aber haben Migranten doch langfristig Einfluss auf die deutsche Sprache oder verändern sie sogar? Wie stehen Integration, Sprache und Identität zueinander? Wir versuchen eine Antwort am Beispiel von Türkendeutsch. Feridun Caymoglu gehört zu den rund 1,9 Millionen türkischen Einwanderern in Deutschland. Er ist Schriftsteller und spricht von seinesgleichen gern von Kanakstan und Kanakstas, sowie deren Sprache, der Kanaksprak. Er hat ein Buch darüber geschrieben, Kanaksprak, 24 Misstöne der Gesellschaft. Darin verarbeitet er literarisch die Lebenswirklichkeit junger Migranten. Er sagte einmal, in Kanaksprak zum Beispiel, 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft, geht es darum, ein allgemeines Bild zu entwerfen. Diese Kanaks da, die zweite und die dritte Generation, ob Frauen oder Männer, setzen sich auseinander. Sie erzählen, dass sie dass sie nicht mehr, um in Kanaksprak zu sagen, dass sie nicht mehr diese Ziegenficker sind, dass sie nicht mehr diese Ziegentreiber sind. Andererseits aber sagen Sie das in einer Sprache, in einer weltwüchsigen, in einer explosiven und in einer von den Verhältnissen in deutschen Landen Ihnen auf die Zunge und auf die Haut gelegte Sprache. Caymoglu setzt dem tolerant-liberalen, ordnungsliebenden Deutschen mit der Kanaksprak eine radikale, schwer verdauliche Kost entgegen. Aber diese Sprache ist Realität. Professor Dr. Bernd Meyer, Sprachwissenschaftler im Arbeitsbereich für interkulturelle Kommunikation der Universität Mainz, sieht das positiv. Ob man diese Sprache Türkenslang, Kanaksprak oder Ghetto-Sprache nennen will, die verschiedenen Sprechstile der Migranten trügen zur Vielfalt von sprachlichen Merkmalen in der deutschen Sprache bei. Professor Meyer sagt, das Deutsche erfährt dadurch aber insgesamt keine besondere Veränderung. Es wird vielmehr in bestimmten Gesprächssituationen eingefärbt. Vor 3 Jahren ging der Türkenslang negativ durch die Presse. Deutsche Jugendliche übernehmen vermehrt die Aussprache und Satzbildung ausländischer Jugendlicher und benutzen auch häufig Worte aus dem Türkischen oder Arabischen. Das hatte der Professor für Linguistik an der Freien Universität Berlin, Norbert Dittmar, gesagt. Damit ist er zum Kern der türkischen Migrantensprache vorgedrungen. Es handelt sich um einen Jugendslang. Als kennzeichnend für diese Art von Jugendsprache galten und gelten das gerollte R und die sogenannte Koronalisierung des Ich-Lauts, also Isch statt Ich, Misch statt Mich und so weiter. Sowie Wörter wie Jalla für Los geht's und verkürzte Sätze Ich gehe Bibliothek. Außerdem lassen Türken im Deutschen gern Artikel und Präpositionen weg. Und sie stehen für Ausdrücke wie Ich schwör und Weißt du. Sie werden mittlerweile auch von deutschen Muttersprachlern gern in den Mund genommen. Von Moritz Bleibtreu zum Beispiel. Für den Schauspieler war dieser türkische Slang eine Bereicherung für das Deutsche, ein bisschen multikulturelles Selbstbewusstsein sozusagen. Aus dem Film Knockin' on Heaven's Door, Bleibtreu als Gangster Abdul. Über Film, Fernsehen, Medien generell promoten Deutsche die türkischen Einflüsse und verbreiten sie. gewollt oder ungewollt. Zu nennen sind unter anderem die Ethno-Comedies und die Serie Türkisch für Anfänger. Türkisch ist mehr als eine Sprache der Migranten. Türkisch ist Kult. Nicht nur in den Medien, sondern auch auf der Straße. Zumindest in manchen Klicken. Und vor allem eben unter Jugendlichen. Dass der Türkenslang eine Art Jugendsprache ist, darüber sind sich Sprachforscher einig. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Türkenslang, aber auch die Sprechweise von Migranten aus anderen Ländern langfristig die deutsche Sprache verändern werden. Aber wie und wann, das ist noch weitgehend unerforscht. Nina Behrendt, Professorin am Institut für deutsche Sprache, geht davon aus, dass der noch relativ frische Kontakt der deutschen Sprache mit Ethnolekten folgenreich sein wird. Einfach zu crazy, einfach zu crazy, einfach zu crazy, crazy kann man. Bei der Homie stehen mit Waffen und Basis, crazy, einfach zu crazy, crazy kann man. In dem Hip-Hop-Lied wurden drei Sprachen verwendet: Deutsch, Englisch und Türkisch. Beim genauen Hinschauen steckt eine enorme sprachliche Kompetenz dahinter. Geht es doch ums Jonglieren mit drei Sprachen, die man beherrschen muss, damit das Kunststück gelingt. In einem Forum erklärt ein Türke, warum mindestens zwei Sprachen von Vorteil sind. Türkisch float sehr geil, Deutsch verstehen dich mehr. Laut Kulturwissenschaftlerin Dr. Susanne Stemmler wird Mischsprachigkeit, Zitat, als Möglichkeit betrachtet, dem eigenen Lebensgefühl Ausdruck zu verleihen. Es kann so Differenzen hörbar machen, die durch die Mehrheitsgesellschaft oft unsichtbar gemacht werden. Ein Beispiel von Bushido. Yeah. Dieses Leben ist nicht immer dankbar, nein, dieses Leben ist nicht immer leicht. Und manchmal denkst du, du bist ganz allein und du begreifst nun, dass jeder auf dich scheißt. Und du lässt jetzt deine Tränen raus und weinst. Jeder versucht dir deine Träume auszureden, weil sie hoffen, dass du anfängst aufzugeben. Und du fragst dich, wann hört er bloß auf der Regen? Können sie es einfach nicht lassen, auf dich draufzutreten? Der Hip-Hop und seine unterschiedlichen Formen zeigen, dass viele nicht genau wissen, wo sie hingehören und ihresgleichen suchen. Und es war schon immer so, dass Migrationsbewegungen sich in der Musik zeigten. Wander- und Gastarbeiter hatten eigene Lieder, Sklaven aus Westafrika entwickelten den Blues, Gospel, Jazz, dann auch den Soul. Die Ursprünge des Hip-Hop liegen in New York der 1970er und 1980er Jahre. Es gab enorme Spannungen, es fehlte an Schulen und Arbeitsplätzen. Einige Kreative entluden diese Spannung im Hip-Hop. Das waren zunächst Afroamerikaner, Einwanderer aus Jamaika und Lateinamerika. In Deutschland gibt es den Rap erst rund 20 Jahre. Ende der 1990er entstanden Rap-Szenen zwischen Berlin und Istanbul. Das Besondere daran, Rap funktioniert fernab jeglicher ethnischer Zugehörigkeiten. Er gibt den Musikern einen Rahmen, in dem sie sich sicher fühlen. Das ist das gleiche Prinzip, nach dem Ghettobildung im weitesten Sinne funktioniert. So ging es auch Zaymoglu. Bevor er mit der Kanaksprak einen Durchbruch erlebte, war er Studienabbrecher, Tellerwäscher und Hilfsarbeiter und konnte seinen Platz im Leben nicht finden. Das folgende Lied transportiert ungefähr die Emotionen, denen Zaymoglu irgendwann in seinem Buch Luft machte. Du Hurensohn, mir ist egal, wer du Bitch bist. Wenn du Stress willst, komm vorbei und ich fick dich. Du Nutze wirst niemals wie ich. Du bist kein Kanake, du machst doch Ghetto Rapper, doch du kommst nicht von der Straße. Du weißt nicht, was wir durchmachen, nicht wie es ist. Als Türke in dem Land, wo dein Scheißstaat dich fickt. Du bist nicht einer von uns, du Schwein. Wir sind Kanaken ohne Perspektiven. Bei uns werden einer gebumst. Schick mir deine Jungs. Es kommt häufig vor, dass Migranten sich im neuen Land nicht akzeptiert fühlen, in der Schule schlechter sind als im Herkunftsland oder nicht wissen, wo sie hingehören. Eine Russin schrieb dazu, Zitat, ob ich Russin bin oder Deutsche, ich bin nichts. In Russland war ich eine Deutsche. Hier weiß ich selbst nicht, bin ich Deutsche oder Russin, denn keiner glaubt mir, dass ich Deutsch bin. In Russland war ich richtig stolz, Deutsch zu sein. Hier bin ich ängstlich und schüchtern. Experten nennen das gemischte Identität. Der Vorsitzende des Hauses für deutsche Sprache, Dr. Cornelius Sommer. Die deutsche Identität ist eine Sprachidentität zuallererst. Und wenn diese Identität nicht beachtet wird, dann geht eben auch die nationale Identität verloren. Das merken Sie jetzt auch an der Frage der Integration von Einwanderern. Sprechen Sie Deutsch, gehören Sie dann mit zur Identität der deutschen Gesellschaft oder tun Sie es nicht? Wie eng die Beziehung zwischen Identität und Sprache ist, zeigt auch folgendes Zitat eines türkischen Migranten. Zitat: Wenn ich jetzt in die Türkei gehen würde, dann würde man schon merken, dass ich nicht von dort bin. Weil es ist so, die einfachen Sachen sprechen wir auf Türkisch und das Wort, das wir nicht kennen, da wird was Deutsches eingebaut. Laut Songül Demren, einer in München lebenden Germanistin, passen Türken dabei deutsche Wörter grammatikalisch der türkischen Sprache an. Zugleich entwickeln Migranten ihre Muttersprache weiter. Die ist dann mit der Sprache, die in ihrem Herkunftsland gesprochen wird, nicht mehr identisch. Manche Wortneuschöpfungen oder Ausdrücke, die im Herkunftsland gerade in sind, bekommen sie in ihrer neuen Heimat nicht mit. Und Wörter, die im Herkunftsland nicht mehr gesprochen werden, verwenden sie noch immer. Wird die Muttersprache der Migranten in ihrer neuen Heimat kaum gesprochen, wie es beim Türkischen der Fall ist, gelingt Integration schwerer. Denn dann klüngeln Migranten. Unter ihresgleichen fühlen sie sich stärker und gleichen den Mangel an Akzeptanz aus, den sie unter den Deutschen nicht finden. Umgekehrt kommt der Türkenslang bei türkischstämmigen Jugendlichen nicht vor, wenn sie in Wohngebieten und Schulen mit einem geringen Migrantenanteil aufgewachsen sind, wie die Soziolinguistin Inken Keim in ihrem Buch »Die türkischen Powergirls« bemerkt. Es besteht also eine enge Verbindung zwischen Integration und Klickenbildung. Ein weiteres Beispiel aus den USA. Benjamin Franklin, einer der Gründungsväter der USA, beschwerte sich 1753 über deutsche Migranten. Zitat: Diejenigen, die hierher kommen, sind im Allgemeinen von der ignorantesten, dümmsten Sorte ihrer Nation. Franklin fürchtete die schleichende Germanisierung der neuen Welt. Was man den Türken heute in Deutschland vorwirft, warf man den Deutschen damals in den USA vor. Sie taten sich schwer mit der Integration, blieben unter sich, bauten eigene Kirchen, hatten eigene Pfarrer, kochten deutsches Essen, trugen deutsche Klamotten, tranken Bier und gingen gern in Biergärten. Vor allem sonntags. Das ging den eingesessenen Amerikanern gegen den Strich. Gehörte es sich doch, sonntags in die Kirche zu gehen und die Bibel zu lesen. Gegen die Biertrinkerei, das deutsche Laster, wie sie es nannten, zogen sie zu Felde. Der Hass auf Deutsche wuchs. In New York kam es zu einem kleinen Krieg zwischen Amis und Deutschen. In Chicago spitzte sich das Ganze nochmal zu. Bürgermeister Dr. Levi Boone von den Ultrakonservativen erhöhte die Alkoholsteuer um 600% und verbot den Bierausschank am Sonntag. Das war 1855. Eine Woche, nachdem das Verbot erlassen worden war, verhafteten Polizisten ungefähr 200 protestierende Deutsche. Der deutsche Aufstand war geboren. Die folgenden blutigen Auseinandersetzungen gingen als Beer Riots in die Geschichte ein. Der Prozentsatz der Migranten, die sich in Deutschland nicht integriert haben, liegt bei 10-12%. Wobei auffällt, dass der Prozentsatz bei türkischen Frauen ab 30 bei 40% liegt. Der Grund spiegelt sich in der Sprache. Türkische Frauen unterliegen oft einem traditionellen Rollenbewusstsein. Sie gehen wenig nach außen und haben entsprechend kaum Gelegenheit, die deutsche Sprache zu praktizieren. Laut Dr. Meyer sind soziale Kontakte und eine Arbeit wichtig, um die Sprache zu erlernen und sich gut zu integrieren. Hier sind auch die Eltern gefragt. Sie müssten ihre Kinder fördern. Und zwar sowohl in Bezug auf das Erlernen der deutschen Sprache, als auch generell in Sachen Bildung. Je höher das Bildungsniveau, desto besser gelingt in der Regel die Integration. Bildungsstarke bewegen sich seltener in Klicken mit ihresgleichen. Auch Zaymoglu setzt einen Schwerpunkt auf das Erlernen der deutschen Sprache. Sprache ist für ihn der Schlüssel zur Integration. In einem Interview sagte er einmal, Zitat: Ich gehe oft in Jugend- und Freizeithäuser und sage den Jugendlichen, auch den Deutschen, lernt erstmal die deutsche Sprache. Das ist der Türöffner für alles. Und dann sammelt Erfahrungen. Anders als beim Deutsch der Gastarbeiter, die in den 1960er und 1970er Jahren Wörter wie Mortek für den polnischen Hammer in Motek eindeutschten, werden im Türkenslang nicht deutsche Sprachelemente ins Kommunikationsrepertoire aufgenommen und zu Kunst erhoben. Was dabei rauskommen kann, ist mehr als gelungene Integration. Das ist ein hohes sprachliches Niveau und Sprachgewandtheit, gemischt mit Spiel, Comedy, Inspiration, Witz und Scharfsinn. Kurz das hier. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Weitere Infos sowie alle Podcasts finden Sie auf audio.wissen.de.